pro Tag 47 Millionen Deutsche, die im Endeffekt bei Google nach lokalen Dienstleistern suchen. Das ist ein relativ großer Anteil. Wir haben hier unten als Beispiel den Google AdWords Keyword Planner. Das Google AdWords Keywords Tool ist ja leider abgeschaltet worden, deswegen nur den Keyword Planner. Und Sie haben selbst die Möglichkeit auch festzustellen, wie häufig wird nach meiner Dienstleistung regional gesucht und wie spannend ist das Ganze. Wir haben hier zum Beispiel Friseur Bielefeld, das zieht sich auch durch den ganzen Vortrag so durch, einmal analysiert und pro Monat haben wir hier für diesen Bereich, also für diese spezielle Kombination Friseur Bielefeld ungefähr 1600 Suchanfragen. Bielefeld ist jetzt nicht die größte Stadt sozusagen in Deutschland, gehört zu den 20 größten mit 320.000 Einwohnern, aber man kann korrelierend auch für andere Orte feststellen, dass das Suchvolumen trotzdem sehr, sehr groß ausfällt. 61 Millionen Deutsche haben mittlerweile mobile Endgeräte oder nutzen die mobile Suche. Das ist irgendwie auch verständlich, mit dem Smartphone oder mit dem Handy ist es teilweise bequemer oder wenn ich das Tablet auf der Couch habe, dann setze ich mich nicht mehr an meinen Arbeitsplatz oder an mein Büro und suche dort. 88% suchen hier nach regionalen Informationen. Man muss auch aufpassen, viele suchen teilweise wirklich nur Adressdaten, das heißt, die wissen schon, welches Ziel sie haben. Zum Beispiel, ich suche den Toys R Us Markt in Bielefeld, dann brauche ich halt nur noch die Anschrift kurz, dann ist mein Ziel und meine Absicht von vornherein schon klar. Es gibt aber auch viele Bereiche, wo ich halt noch nicht weiß, wo ich hin möchte. Ich bin immer teilweise fasziniert von Unternehmen, die sagen, uns kennt man ja schon. Also wenn man, ich hatte vor kurzem eine Druckerei in Reda-Wiedenbrück, da sagte mir die Mitarbeiterin, uns kennt hier schon jeder, also von daher brauchen wir da eigentlich auch keine Werbung machen und die Besucher brauchen wir gar nicht. Und da habe ich gesagt, wenn jemand nach Druckerei Reda-Wiedenbrück sucht, dann hat er ihren Markennamen oder ihre Firma ja gar nicht in der Suchanfrage drin. Ich bin ja nach Bielefeld auch nur zugezogen. Das heißt, wenn ich einen Friseur in Bielefeld suche, dann gebe ich auch Friseur Bielefeld ein, weil ich nicht weiß, wie der Friseur heißt. Ich habe gewisse Präferenzen bei meiner Entscheidungsfindung, auch beim Friseur. Für mich ist das immer schwierig, weil bei Männern ist das, glaube ich, so, die wechseln den Friseur eigentlich nie. Aber da ich umgezogen bin, brauchte ich halt wirklich einen neuen. Und dann ist das fast wie heiraten. Wenn der das gut macht, geht man immer hin und man muss nur sagen, genau wie letztes Mal. Das ist bei Frauen, glaube ich, etwas anders. Aber ich bin glücklich mit meinem Friseur. Gut, danke. Gut, wir haben bei den mobilen Webseiten, ist Google natürlich auch wieder führend. Wir haben hier Applikationen, klar, wie Facebook, Wikipedia und eBay, was auch von mobilen Endgeräten genutzt wird. In der Suche ist definitiv Google führend. Ist auch eine Besonderheit zu berücksichtigen, im Ausland, also in Europa, ist Google sehr, sehr stark Marktführer. Wenn Sie aber zum Beispiel mit der Dienstleistung in Russland oder im asiatischen Raum unterwegs sind, da gibt es halt noch andere Marktverhältnisse. In Russland zum Beispiel ist Yandex Marktführer. Das heißt, wir reden hier im europäischen oder im deutschen Raum eigentlich aktuell leider nur von Google. Das ist so eine, ich würde nicht sagen Angebotsoligopol, das ist schon fast ein Monopol. Das heißt, darauf muss man sich konzentrieren. Wo sollte man gefunden werden? Wer von Ihnen hat schon mal die zweite Suchergebnisseite bei Google gesehen? Ein paar sind schon dabei. Im Durchschnitt ist es so, dass ungefähr nur 2-3% überhaupt auf die zweite Suchergebnisseite bei Google klicken. Das ist auch nochmal eine Besonderheit bei der Suche am Rechner. Habe ich die Möglichkeit, sehr einfach zu scrollen. Ich habe eine viel, viel größere Bildschirmfläche. Beim Smartphone habe ich viel weniger Ergebnisse in der Darstellung. Das heißt, ich habe mein AdWords-Ergebnis, habe vielleicht noch ein Google Places-Ergebnis und gar kein organisches Ergebnis mehr. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, da eine Seite 2 aufzurufen, ist noch geringer. Das heißt, Feststellung, klar, ich muss oben und vorne gefunden werden. Mal so eine grundsätzliche Frage, was erwartet der Nutzer überhaupt auf der Webseite? Das ist auch immer total spannend. Also wie gesagt, ich bin seit 10 Jahren in dem Bereich unterwegs und man sieht dann teilweise die Homepage vom Unternehmen und das ist dann immer so mein Spruch, in Schönheit sterben. Ja, da kommt die Selbstdarstellung nach dem Motto, die Unternehmenshistorie, wann es gegründet wurde, wie viele Mitarbeiter die haben, welche Unternehmensleitsätze, finde ich auch total spannend. Aber mich würde primär erstmal interessieren, welche Dienstleistung wird angeboten, welches Produkt. Was gibt es vielleicht für Alleinstellungsmerkmale? Es gibt so ein paar Grundsatzkriterien. Ich erwarte als Nutzer gar nicht so viel. Was mir wichtig ist, ist eine direkte Kontaktmöglichkeit. Und die Kontaktmöglichkeit möchte ich auch nicht eingeschränkt haben auf ein Formular oder auf eine E-Mail schreiben. Ich möchte frei sein in meiner Wahl der Kontaktaufnahme. Das heißt per Telefon, per Formular, per E-Mail, das ist mir wichtig. Ich möchte Öffnungszeiten haben. Wenn ich also noch in die Stadt fahre, meine Frau hat mir jetzt gesagt, sie war beim Friseur abends um 9. Ich habe gesagt, wie heißt der Friseur? Habe mir schon Gedanken gemacht. Dann findet man halt schnell die Öffnungszeiten und weiß, der hat tatsächlich um 9 Uhr noch auf. Das ist auch gut für die mobile Suche. Ich möchte wissen, wo ist das Unternehmen ansässig? Ist das in meiner Region? Ist das weiter entfernt? Kann ich die vor Ort besuchen oder brauche ich da jedes Mal irgendwie eine Stunde Fahrzeit? Da habe ich vielleicht gar keine Lust zu. Kundenbewertungen, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Sind auch andere Nutzer im Endeffekt mit der Dienstleistung zufrieden gewesen oder nicht? Da haben übrigens sehr, sehr viele Unternehmen Angst vor. Kann man diese Funktion auf der Website auch deaktivieren? Ich sage, ja, das geht, aber es ist oftmals so, dass die Kunden auch wohlwollend irgendwie eine gute Bewertung schreiben, wenn sie zufrieden sind. Ganz, ganz wichtig. Serviceleistung und Preise finde ich auch gut. Ja, das, was bietet, was wird als Dienstleistungsportfolio komplett angeboten und was kostet mich der Spaß? Ich bin Ostwestfale, ich bin immer sehr, sehr preisbewusst, von daher möchte ich gerne diese Informationen in Erfahrung bringen. Das ist nicht mal viel. Und viele Unternehmen versinken wirklich halt in der Selbstdarstellung und zeigen alles Mögliche. Und ich brauche wirklich stundenlang, bis ich überhaupt verstanden habe, was die da tun. Da zweifle ich manchmal an meiner selbst. Ich hatte einmal ein Gespräch bei einem großen Gütersloher Medienunternehmen. Den Namen möchte ich nicht erwähnen. Und man ist da im Gespräch und ich dachte, mein Gott, die haben ja online, da kennen die sich aus. Habe von Clicks Rate, Conversion Rates gesprochen, Search Funnel und Transaktionsintervalle und Co. Und irgendwann kommt das Feedback: Herr Piening, wir verstehen ungefähr nur 60% von dem, was Sie da sagen. Und da habe ich gedacht, mein Gott, ich dachte so, Anglizismen, das kennen Sie, weil wenn ich auf Ihre Webseite gucke, verstehe ich gar nichts. Dann würde mich auch interessieren, was ist Ihre Dienstleistung konkret? Weil ich fühle mich immer zu klein, Sie bedienen wahrscheinlich nur Konzerne. Kam dann im Gespräch raus, dass das gar nicht der Fall ist. Also von daher die wesentlichen Informationen. Wir haben mal hier ein Beispiel aufgeführt von einem Herrenfriseur. Das Gleiche lässt sich portieren im Endeffekt auf eine Gebäudereinigung, auf einen Dachdecker, auf ein Bestattungsunternehmen, das gleiche Prinzip. Ich habe hier direkt im sichtbaren Bereich die Track, also eine Telefonnummer. Hier steht jetzt Tracking-Telefonnummer, weil wir hier speziell eine ortsgebundene Telefonnummer verwenden, die wir messen. Ich habe gerade eben schon erwähnt, gebürtiger Ostwestfale. Ich gebe gerne Geld aus, wenn sich das Ganze auch rentiert. Das heißt, ich möchte wissen, wie viele Anrufe stattgefunden haben. Das ist beim Friseur der Fall. Da sind 90% aller Kontaktaufnahmen erfolgen per Telefon. Bei einer Druckerei ist es so, dass sich das schon im Verhältnis aufteilt zwischen 50-50. Und auch die Qualität der Anfragen differenziert sich zwischen Telefonat und Kontaktformular. Das heißt, wichtig zu messen. Das Kontaktformular mit großem, sichtbarem Aktionsbutton. Ich hoffe, Sie sehen den. Also hier nochmal in Rot. Dass man sagen kann, da muss ich auf Absenden drücken. Das verstehe ich. Ja, das ist auch wichtig. Ich hatte jetzt am Samstagabend, bin ich wiedergekommen vom Essen und hatte dann das Gefühl, ich brauche neue Schuhe. Und bin dann halt online unterwegs gewesen, habe ein schönes Paar gefunden und wollte bestellen. Und dann kam irgendwie im Bestellprozess, kam ich auf eine weiße leere Seite. Beim Clearing, also bei der Eingabe der Zahlungsinformationen. Und das habe ich mehrfach probiert. Das war dann auf dem Mac mit Firefox und habe dann über Chrome, glaube ich, hinterbestellt, das funktionierte. Und habe denen dann freundlicherweise eine E-Mail geschrieben, das funktioniert halt nicht mit Mac und Firefox. Da kam die Antwort, danke, wenn ein Fehler vorliegt, werden wir das weiterleiten. Okay, gern geschehen. Dann bekommt man die Bestätigungs-E-Mail und denkt, ach, die ist leer. Nein, man muss einfach nur 5 Kilometer scrollen, weil das Template dann falsch gestaltet oder umgesetzt worden ist. So Kleinigkeiten halt. Hier habe ich im Endeffekt sofort die E-Mail-Adresse, ich habe die Adressdaten, ich habe Google Maps, ich weiß ungefähr, wo es ist, ich habe die Öffnungszeiten, kann ich da jetzt noch anrufen, kann ich da vorbeifahren? Gut, Leistung und Preise werden dargestellt, ich habe Bilder auf der Webseite, also ich kann sofort sehen, wie sieht der Salon aus, fühle ich mich da wohl, schaffe ich es da eine halbe Stunde sitzen zu bleiben und was sind die Leistungen, die angeboten werden? Wichtig auch nochmal, ganz links sehen Sie Under the Fold. Auf der anderen Seite eben, auf den anderen Informationen haben Sie gesehen Above the Fold. Das bedeutet über der Falzlinie und unter der Falzlinie. Jetzt fragen Sie sich, wo habe ich an meinem Monitor die Falzlinie? Die Falzlinie ist also, man kann es ausdrücken, was ist direkt im sichtbaren Bereich? Denn wie wir eben schon gehört haben, wenn ich die Telefonnummer nur im Impressum finde, dann bin ich manchmal schon so genervt, dass ich sage, nee, ich habe keine Lust, dann suche ich halt den nächsten. Und wichtig ist, die relevanten Informationen, die für den Nutzer wichtig sind, auch direkt im sichtbaren Bereich anzuzeigen. Kundenbewertungen werden hier direkt von Google ausgegeben, ganz wichtig. Google aggregiert von verschiedenen Anbietern die Bewertungen, unter anderem von Yelp oder von Quip. Und dort führen wir diese Bewertung noch einmal auf, damit sich der Nutzer direkt ein Bild machen kann, bin ich dort zufrieden. Und ganz ehrlich, diese Kundenbewertungen sind enorm wichtig. Wenn ich unterwegs bin, und ich bin viel unterwegs, noch ist es Quip, bald wird es komplett Yelp sein, nutze ich, wenn ich unterwegs bin, die Applikation, gucke, wo kann ich essen gehen. Und wenn ich da sehe, dass das Restaurant hat 2 von 5 Sternen, dann ist der Drops schon gelutscht. Also dann gehe ich da nicht rein. Ja, wenn ich sehe, dass da sind viele Bewertungen da und es ist 4 von 5 oder 5 von 5, dann kann ich dort reingehen, weil ich voraussichtlich nicht enttäuscht werde. Also deswegen sind gerade auch im Restaurantbereich oder in anderen Segmenten Bewertungen sehr, sehr wichtig. Und glauben Sie, nicht Ihre Kunden bewerten Sie nicht alle schlecht. Wir haben bei Menswear damals Bewertungen eingeführt und ich dachte, mein Gott, sind die Kunden wirklich zufrieden, wenn wir die alle anschreiben und die uns bewerten können. Und die meisten haben uns auch positiv bewertet. Und das Gute dabei ist auch, wenn eine negative Bewertung stattfindet, dann kann ich als Unternehmen ja auch agieren und kann sagen, warum waren sie nicht zufrieden, was können wir tun, was können wir ändern. Das ist ja Kritik, mit der man arbeiten kann. Wir haben hier die Webseite auf dem Smartphone. Ein wesentlicher Punkt, auch ein Streitpunkt. Man redet hier vom sogenannten Responsive Web Design. Sagt jemand das was? Kurzes Handzeichen. Ja. Es gibt über das Responsive Web Design geteilte Meinungen. Und zwar ist in diesem Fall ist es so, dass sich im Bereich der lokalen Suche für Dienstleister oder Unternehmen mit regionaler Zielgruppe ganz wichtig Responsive Design empfehle. Google sagt selbst, für das organische Ranking, das heißt für die Suchmaschinenoptimierung, um gut gefunden zu werden, ist es das Beste, wenn eine Webseite wirklich auch auf allen Geräten optimal dargestellt wird. Das ist beim Online-Shop sicherlich anders und es gibt Bereiche, wo das keinen Sinn macht oder nicht so effizient ist. Im Bereich regional macht es Sinn und es macht vor allen Dingen auch Sinn, dass die Schriftart sich dann nicht irgendwie so verkleinert, dass ich es nicht mehr lesen kann, sondern dass es wirklich hier sich anpasst. Und wir haben hier ein Beispiel, also das ist die gleiche Seite, im sichtbaren Bereich sofort die Telefonnummer, sofort das Formular. Und wenn ich weiter nach unten scrolle, habe ich hier die Möglichkeit, die Öffnungszeiten, Anschrift, das teilt sich halt auf, diese Spaltigkeit, und wird untereinander dargestellt. Und ich kann bequem scrollen und finde priorisiert im Endeffekt alle Informationen. Ganz wichtig also, responsive Website, die auf allen Geräten funktioniert. Ich möchte jetzt nochmal ein schönes Beispiel, diesen Herrenfriseur. Hat sich übrigens aus der Tatsache heraus ergeben, die RegioMatch ist eine Tochtergesellschaft der Quality Traffic GmbH und das kam wirklich durch diesen Herrenfriseur. Ich bin nach Bielefeld gekommen und saß dann beim Friseur und irgendwann hat er gesagt, kannst du nicht AdWords für mich machen? Und eigentlich aus diesem Gedanken heraus ist im Endeffekt ein ganz eigenes Unternehmen entstanden, eine ganz separate Dienstleistung. Denn die Anforderung ist ja, wenn ich einem Friseur anbiete, gegen Tagessatz zu arbeiten und sage, ich brauche 1-2 Tage dafür, so und so teuer wird das, dann schneidet er mir wahrscheinlich gar nicht mehr die Haare oder erhöht die Preise sehr massiv. Ich habe dann gesagt, das mache ich mal so, das kriegen wir schon hin. Und wir haben hier eigentlich den Idealfall, wie ein Unternehmen präsentiert werden sollte. Wir haben im oberen Bereich SEA, Search Engine Advertising, das ist die Suchmaschinenwerbung. Wir haben hier den Bereich SEO, Search Engine Optimization, das ist die Suchmaschinenoptimierung. Und wir haben hier den Bereich der Universal Search. Universal Search gewinnt immer mehr an Bedeutung. Wenn Google erkennt, dass eine Suchanfrage einen regionalen Bezug hat, oder auch bei anderen Suchanfragen, liefert Google dann halt Ergebnisse der Universal Search. Universal Search, das können News sein, das können Bilder sein, das können Videos sein. Oder wie hier im konkreten Fall, Google Places oder Google Plus Local Ergebnisse. Das heißt, da ist es halt wichtig, dass ich dort eingetragen bin. Beim Friseur hat das halt gut geklappt. Wir sind präsent mit der Suchmaschinenwerbung, das heißt sofort im sichtbaren Bereich. Gerade bei mobilen Endgeräten ist es halt wichtig, weil dort sehe ich erstmal nur Werbung. Und auch gerade bei der herkömmlichen Suchergebnisseite bei Google ist es so, dass ich von Werbung sehr stark in Anspruch genommen werde. Teilweise werden ja gar keine organischen Ergebnisse mehr dargestellt auf dem im direkt sichtbaren Bereich. Wir haben hier die Universal Search, das organische Ergebnis, und hier haben wir Universal Search, das heißt, ich bin in allen drei Bereichen direkt als Erster vertreten. hat den Vorteil, dass der Friseur pro Monat um die 15 Neukunden nur über diese Werbeform generiert. Hier nochmal das Beispiel aus der mobilen Suche und da sieht man auch sofort, Suchmaschinenwerbung nimmt im Endeffekt von der Fläche her, von der Gesamtfläche des Displays schon ungefähr 33% ein. Dann habe ich hier nochmal, das organische Ergebnis. Und dann kommt eben auch hier nochmal der Bereich der Universal Search. Und das Problem ist halt auch, dass ich da immer präsent sein muss und auf einer Top-Position. Wie erreichen Sie eine Top-Position? Kommen wir direkt drauf. Das ist für den regionalen Bereich relativ einfach. Wenn wir im Bereich national unterwegs sind und müssen da Suchmaschinenoptimierung machen, ist der Aufwand im Regelfall oder auch die Sichtbarkeit, die zu erhöhen, wesentlich größer als in anderen Bereichen. Beispiel Tunero, das ist ein Shop für Sportfahrwerke. Da haben wir eine Zielgruppe, die sitzt halt nicht nur in Berlin, die sitzt nicht in München, die sitzt bundesweit verteilt. Und hier ist der Aufwand eben erheblich größer über Link-Building-Maßnahmen, über On-Site-Optimierung, über Content-Erstellung wirklich sichtbar zu sein. Das haben wir gut geschafft. Wir sind August letzten Jahres an den Start gegangen, sind, das darf ich sagen, mittlerweile auch Break-Even. Das ist für ein Startup, glaube ich, relativ ungewöhnlich und sind, glaube ich, auch, das darf ich nicht sagen, aber zumindest einer der größten Anbieter für Sportfahrwerke in Deutschland mittlerweile. Da ist der Aufwand groß. Im regionalen Bereich ist es so, dass Sie ja drei Möglichkeiten haben, gefunden zu werden. Und zwar einerseits über die Suchmaschinenwerbung, dann über die Suchmaschinenoptimierung und dann nochmal über Google plus Local. Man legt sich bei Google AdWords ein Konto an, hinterlegt dort die Suchworte und Suchwortkombinationen, die relevant sind und erstellt dann entsprechend seine Anzeige. Wichtig bei der Anzeige, das ist natürlich der Name, die Adresse. Die Adresse kann ich im Endeffekt ergänzen über die Verknüpfung sozusagen mit Google Places und natürlich die Telefonnummer, dass ich direkt in der Anzeige schon die Telefonnummer sehe. Keywords Beruf und Stadt im Anzeigentext ist auch wichtig. Wenn ich nach Friseur in Bielefeld suche und ich bekomme dort eine Anzeige dargestellt, wir haben tolle Schnitte und günstige Preise, dann finde ich dort weder das Suchwort Friseur, ich finde dort weder das Suchwort Bielefeld und dort eben aufgrund meiner Hirnleistung, sage ich mal, die Möglichkeit zu erkennen, ist das Ergebnis relevant zu meiner getätigten Suchanfrage, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich auf ein anderes Ergebnis klicke, weil das, was ich gesucht habe, nicht dort erscheint. Das heißt, wichtig ist es auch immer, die Anzeige zum eigentlichen Suchwort, zur Suchwortkombination abzustimmen, um eine gute Klickrate zu erzielen. Wir sehen hier bei der Ausrichtung, wir haben da einmal differenziert zwischen Friseur Bielefeld und Herrenfriseur. Und hier sieht man, das ist ein Einblick ins Google AdWords Konto, wir sehen hier eine Click-Through-Rate bei Friseur nur von 1,5%. Er hat ja auch einen sehr hohen Spezialisierungsgrad, er bedient halt nur Herren. Bei Herrenfriseur erreichen wir alleine über die AdWords 16% aller Leute, die danach suchen. Greifen wir mit dieser Webseite schon ab. Das heißt, klar bleiben immer noch 84% übrig, aber dafür haben wir auch die Google Places und dafür haben wir auch die Suchmaschinenoptimierung.